Gold aus Ophir ist so schlecht. Weg nur weg mit eitlen Gaben. Gold aus Ophir ist so schlecht. Weg nur weg mit eitlen Weg nur weg mit eitlen Gaben. Weg nur weg mit Gaben, die ihr aus der Erde brecht, die ihr aus der Erde brecht, aus der Erde brecht, Jesu will das Herz haben. Jesu will das Herz haben. Schenke dies, o Christenschar, Jesu zu dem neuen Jahr. Schenke dies, o Christenschar, Jesu zu dem neuen Jahr. Schenke dies, o Christenschar, Jesu zu dem neuen Jahr, zu dem neuen Jahr.